Wir sind wieder zurück im Soundcheck im DLF Nachtradio. Laut und unabhängig haben wir diese Sendung genannt. Es geht um Independent-Musik der 80er Jahre. Das waren aus Frankreich und so hatten wir ja die erste Stunde des Soundchecks beendet. Indie-Musik aus Frankreich hier, warum Joe mit dem Titel Sexbeat, den ja Jeffrey Lee Pierce für seinen Gun Club geschrieben hat, selbst ein Exponent der Indie-Szene in den 80er Jahren. Zu Beginn der 80er Jahre wurde dieses Indie-Comeback, kann man ja nicht sagen, oder überhaupt das Aufkommen der Indie-Labels hier begleitet, auch vom Comeback und vom Gitarren-Revival. Zu Beginn der 80er waren ja auch sehr viel die Synthesizer im Einsatz, die ersten. Das, was ich heute so relativ dünn vom Sound her anhörte, diese Entwicklung, ging ja nur in Riesenschritten weiter. Und dieses Gitarren-Revival brachte eine ganze Reihe von jungen englischen Bands wieder nach vorne. Unter anderem zum Beispiel auch Gang of Four. Die hören wir jetzt mit Love Like Anthrax und danach Momo's Murderers, The Hope of Women. Every time. My head's not empty, it's full with my brain. KD machine. The thoughts I'm beetle on his back. An ADT. And there's no way for me to get up. Love will get you like a case of anthrax. With echo, take echo. That's something I don't want to catch. Or to control what I do to my mind. Nothing in there but some shit for the blind. Only yesterday I said to myself, the things I'm doing are good for my health. And I feel like a beetle on his back. And there's no way for me to get up. Love will get you like a case of anthrax. I don't have to do this. And that's something I don't want to catch. Stepfather, sweet Fanny Adams. See her reaching out and stripping down the muslin drapes, a cover for her nakedness, a veil for her face. With curtains for your wedding dress, you must take your place amongst the proper little madams. And now, because I love you, I must take my place too. Amongst the murderers, the hope of women, death in every new beginning, I must take this woman for my sentence of life. She must take my knife. I will buy a ring of gold, and you will practice birth control, sweet Fanny Adams. Like a puppet on a string of estrogen and progesterone, sweet Fanny Adams. This is where your misery starts, this is where your mystery stops. We rent a television to replace Pandora's box. And I will wear a business face, and you will learn your proper place from those proper little madams. And in my world of cut and thrust, I will learn that my place must be with the murderers, the hope of women, death in every new beginning. I must take this woman for my sentence of life. pipe and slippers. Do I look like Jack the Ripper? Sweet Fanny Adams. But I poisoned you with every kiss and smothered you with domestic bliss. Sweet Fanny Adams. Underneath the suntan from the sun lamp that we bought, your face is paler than the pale face of a corpse. And from the seventh floor of our bungalow, you flung yourself down to where they stood below, those proper little madams. But in white hair, wrinkles and false teeth, I escaped detection by the police. One of the murderers, the hope of women, death in every new beginning. I must take this woman for my sentence of life. But she must take my we die Independent-Szene der 80er Jahre brachte ja so manche Überraschungen. Das war bestimmt eine davon. Damit meine ich die Szene in Neuseeland. Ein Ausschnitt daraus, Marianne the Atoms von einem Neuseeland-Sampler. Tualara, so hieß er, glaube ich. Isol, der Titel, Marianne the Atoms, Maria und die Atome, so hieß die Band, von der ich danach nie mehr was gehört habe. Aus dem Land der Kiwis kam eine ganze Reihe von guten Bands und es gab da ein kleines unabhängiges Label, was dann hier für Furore sorgte, Flying Nun. Die haben irgendwann mal dann den Vertrieb nach Europa eingestellt. Das ging ja hier über ein Bonner Mini-Label, über Normal. Ich glaube, da gab es auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber es funktioniert mittlerweile wieder. Eine der bekanntesten neuseeländischen Bands waren sicherlich die Chills. Hier sind sie mit dem Titel Rain. St. Francis Street, jukebox baby, I played a little bit. Cadillac came, watch for the hit. Says my name. Jukebox baby, playing a strange game. Glad you're the player, looking for fame. Coming home to us where I stood. Oh, jukebop baby, playing Johnny Rep. Oh, hotshot gambler, looking for blood. Oh, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby. Electron woman, jukebop baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Oh, jukebop baby, baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby. Yourself a gun. Jukebop baby, play a little fun. American soldiers are on the run. Jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby. Jukebop baby, playing for me. Light on clear, selling all for me. Jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby, jukebop baby. Hey! just worry and find it to take a little time to put me on the shadow line. Die Independent-Szene der 80er Jahre war logischerweise nicht nur auf Europa beschränkt, da tat sie auch einiges in anderen Ländern. Wir haben eben etwas aus Neuseeland gehört, selbst in Japan, aber natürlich auch in den USA. Das waren gerade die Flashtones, Shadowline aus New York, wurden da der New Wave-Szene zugerechnet. Davor Alan Vega von einem Material-Sample, Jukebox Baby, einer der bekanntesten Titel. Jetzt aber wieder zurück nach England. Es ist 2 Uhr 33 Minuten und wir beschäftigen uns mit Independent-Musik hier im Soundcheck im DLF Nachtradio. Valium Orgasm, das war der Titel eines Samplers, der sich nur mit Produkten des Creation Labels auseinandersetzte, und die schrieben dann selbst und machten hier etwas Eigenwerbung. Creation ist eines der wildesten, vielversprechendsten und aufregendsten Labels der britischen Independent-Szene. Creation-Platten sind purer Pop, weit entfernt von der Langeweile des Mainstream, ungezähmt, rau und schön. Einige der Bands stammen wie Labelgründer Alan McGee aus Schottland, und deutlich unterscheidet sich ihre Musik und Einstellung von der Hochglanzwelt Londons. Bezieht sich jetzt immer alles auf die 80er Jahre, ne? Eine der frühesten Creation-Gruppen waren Jesus and the Mary Chain, deren Manager McKee nach wie vor ist. Ich habe aber eine andere Band rausgesucht von diesem Sampler, Primal Scream, die gerade wieder vor einigen Tagen ein hervorragendes neues Album rausgebracht haben. Primal Scream hier mit, und jetzt muss ich mal kurz blättern, All Fall Down. Once upon a time it seemed impossible to see. Before the mast, forget the past, to find a vine for me. Falling from a tower softly, landing in the grass. Spellbound in your crater, how I hope this feeling lasts. Oh, and there are crooks and criminals. And there are doctors and there are lawyers. And there are folks like you and me. So just get high while the radio's on. And just relax and sing a song. Drive your car up on the lawn. Let me play your guitar. Whoopsie verses for the people in Russia. Although it is a long, long ways away, they couldn't hear this song in Russia. Der Memo Walk der Unknown Cases von dem Stollwerk Sampler. Und damit sind wir in Deutschland mit Musik 80er Jahre zurück. Die Unknown Cases gibt es nicht mehr in dieser Formation. Mittlerweile gibt es aber Transgroove. Das ist eine Band, die jetzt vor kurzer Zeit eine Platte rausgebracht hat. Ihre erste und einige der Unknown Cases Musiker machen damit. Und das ist ein altes Kölner Gelände, Schokoladenfabrik früher war und es war dann total besetzt. Ist aber mittlerweile abgerissen. Alles schon Geschichte auch hier in Köln. Wir machen weiter mit einer Band aus Berlin, Berlin Visions. Das ist ein Sampler, wo 4 oder 5 Bands vorgestellt wurden. Fu Gorki werden wir jetzt gleich hören, dann die einstürzenden Neubauten und Well, Well, Well 3. Deutsche Bands. Ich habe allerdings hier auch eine Nachricht, die sehr traurig ist. Alle Fans der Rockgruppe Nirvana, denen sei gesagt, Kurt Cobain, der ist tot nach Angaben der Polizei in Seattle. Vom Freitag hat sich der 27-Jährige offenbar selbst durch einen Kopfschuss das Leben genommen. Das ist eine Meldung, die wir eben reinbekommen haben. Cobain war ja Anfang März in Italien im Krankenhaus behandelt worden, nachdem er eine Überdosis an Medikamenten genommen hatte. Aber jetzt zu diesem Tod, jetzt ein Elektriker hat den Toten, der am Abend durch Fingerabdrücke als identifiziert und im Gebäude neben dem Wohnhaus in Seattle gefunden. Der untersuchende Mediziner Donald Ray sagte, alles habe den Anschein, dass die Kopfschusswunde selbst verursacht worden sei. Nach Angaben von Polizeisprecherin Vivergi wurde neben der Leiche Ausweispapier, ein Abschiedsbrief und eine Waffe gefunden. Der Tote soll voll bekleidet gewesen, durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen sein. Seinem in Aberdeen sagte, ihr Sohn sei seit 6 Tagen vermisst worden und sie haben befürchtet, dass er tot aufgefunden werde. Zitat, jetzt ist er von uns gegangen und ist Mitglied in diesem dummen Club, sagte sie nach Medienbericht mit Hinweis auf den früheren Tod von Jimi Hendrix. Ich habe ihm gesagt, er soll diesem dummen Club nicht beitreten. Rain it on your face.

leaving nothing behind. But with to the other side, she will not come back again. What an apple to the pain, walking good in the street. No mistake to the sea, she's gone away, yeah, she is. Now what to do, yeah. Chase the monsters of the night. Look, here she walks like Sphinx, her head up high. She's not afraid, you know, mit dem Titel Stella. So, für einen Song haben wir noch Zeit, zumindest Teile davon. Dunkelziffer mit I Pinched Myself. Das war's für heute in Laut und Unabhängig hier im DLF Nachtradio. Im Soundcheck am Mikrofon war Udo Fied und tschüss. Notice by anyone.